herzlich willkommen zum Uncast Episode 584, schon wieder Pixels. Ja, das ist auch eines der Themen heute, die da die Woche öfters aufgetaucht sind. Das Pixel 6, gute Sachen, mal schlechte Sachen. Es ist faszinierend, wie viel Informationen vorab jetzt mittlerweile schon rausgegangen sind, von Google auch direkt. Und irgendwie ist das ja umgekehrt als normalerweise üblich, ja. Da ist ja normalerweise so, dass, ne, die Informationen tröpfchenweise kommen und so. Ja, und jetzt irgendwie hat Google alles rausgehauen. Super. Jetzt, wir wissen eigentlich schon alles, bis auf den Preis. Ich hoffe, Google weiß, was sie tun, weil wenn das so gemacht wird, dann muss der Preis, also das Letzte, was dann kommt, muss überwältigend sein. Ja, ich habe dann auch so meine Zweifel. Wobei ein paar Sachen können vielleicht darauf hindeuten, dass es vielleicht doch ein guter Preis ist. Ja. Also zunächst mal die gute Nachricht ist ja, es ist jetzt auf Geekbench einiges aufgetaucht, was die technischen Daten nochmal bestätigt, ja, und noch ein paar andere Einblicke gewährt. Der Prozessor ist noch das letzte Geheimnis, ja, der Tensor-Prozessor. Und jetzt wurde das Ganze ja analysiert und man hat also festgestellt, es ist ein dreigeteilter Cluster von CPUs. Ja? Also zwei CPU-Kerne arbeiten schnell mit 2,84 GHz, zwei weitere dann mit 2,25 GHz und dann gibt es noch vier CPUs mit 1,8 GHz. Also ist aber nichts Ungewöhnliches jetzt, diese Konfiguration. Aber man sieht, 8 Kerne, ja, kann man davon ausgehen, dass es mal eben nicht ganz so langsam ist. Aber das heißt auch nicht, dass es schnell ist. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Man vermutet nach diesem also nicht erst seit diesem, seit dieser Analyse, dass hier ein 5 Nanometer Samsung Exynos 9855-Chip genommen wurde und eben angepasst wurde, also dass der Tensor-Chip eben größtenteils im Exynos 9855, übrigens der Codename Whitechapel, genau, ja, der Codename Whitechapel ist. Andererseits kann es natürlich auch nur Zufall sein, dass das, dass der Codename Whitechapel jetzt also unabhängig benutzt wurde, weil der Codename bei Google war ebenfalls Whitechapel. Aber wie gesagt, nach diesen letzten Enthüllungen, ja, geht man eben noch stärker davon aus. Was auch aufgetaucht ist, ist, dass beim Geekbench-Listing jetzt tatsächlich die RAM-Konfiguration mit aufgetaucht ist. Und das heißt, hier wurde ein Gerät getestet mit 12 GB RAM. Also man hat hoffentlich gelernt, das Google Pixel 6 Pro gibt es auf jeden Fall auch mit einer 12 GB RAM-Version. Das finde ich ist besonders wichtig. Und alles andere wäre verrückt gewesen als Flaggschiff-Phone. Allerdings, und jetzt kommt das Negative daran. Ich bleibe noch ganz kurz dabei. Also 6,7 Zoll OLED-Screen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 12 Megapixel Front-Facing-Kamera, Triple-Kamera, 50 Megapixel, 48 Megapixel Telefoto. Linse, was ich ganz gut finde, und ein 12 Megapixel Ultraweitwinkel Sensor. 5000 mAh Akku und bis zu 512 GB Storage. Also auch hier hat Google zumindest mal Hausaufgaben gemacht. So, Jetzt kommt aber der Test auf Geekbench, was die Werte betrifft. Und der sieht leider nicht gut aus. Also vorweg gesagt, diese Tests, die jetzt hier laufen, sind aller Wahrscheinlichkeit nach eben nicht von der fertigen Version des Gerätes, sondern möglicherweise von einer so einer Pre-Release-Version, ja, das heißt eine Alpha- oder Beta-Version, ja. Und das Gerät arbeitet auch, oder bei dem Test, ja, hat das Gerät auch mit Android 12 gearbeitet. Auch das ist ja nur noch, ist ja erst eine Beta-Version. Und von daher kann man sagen, es könnte noch ein bisschen schneller werden. Und das muss es auch. Denn, also schlicht und ergreifend, die Werte sind schlecht. Schlecht. Also beispielsweise beim Single Core schneidet das Teil sogar schlechter ab als das Pixel 4a 5G. Ja. Und nur beim Multicore-Modus ist es besser. Zum Vergleich, also dieses Gerät bringt einen Single Core Score von 414. Das Samsung Galaxy S21 Ultra mit dem Snapdragon 888 hat 1134 Single-Core-Score statt 414. Das ist mehr als das Doppelte, das ist fast das Dreifache. Ja. Das ist schon heftig. Das ist extrem heftig. Und die Multicore-Score liegt bei dem Google Pixel 6 Pro bei 2074. Beim Galaxy S21 Ultra 3322. Also auch hier ein massiver Nachteil gegenüber dem aktuellen Gerät mit Snapdragon 888. Wie gesagt, das kann sich noch ein bisschen ändern, aber ich denke, die Tendenz ist klar, dass Pixel 6 Pro wird die aktuellen Flaggschiff-Geräte von Realme, von Xiaomi, von Samsung nicht schlagen können. Das steht schon mal fest. Macht aber auch gleichzeitig Hoffnung, dass das Gerät zu einem vernünftigen Preis kommt. Denn, das muss ich sagen, also ein Google-Gerät mit dieser Kamera, vernünftigen Triple-Kamera, 12 GB RAM, 512 GB Storage, gut, vielleicht auch die 256 GB Storage, kommt drauf an, ja, das wird man sehen. Das wär was. Da würde ich mich damit zufrieden geben, wenn das Gerät deutlich unter 600 € kostet. So. Wenn es teurer ist, dann ist es für mich klar, dann nehme ich natürlich das schnellere Gerät, Realme beispielsweise, ja, das dann auch entsprechend viel, viel schnellere Leistung bietet. Aber ähnliche Leistungsdaten hat wie mit RAM und Speicher. Ja, so. Das ist jetzt diese Sache. Es hängt alles am Preis und Google rückt den nicht raus. Wie gesagt, ich hoffe, die wissen, dass jetzt alle da drauf warten und da muss wirklich gut sein. Ich hoffe ja, dass sich irgendjemand noch Gedanken macht darüber und so einen Hammer raushauen sollte, wie das Nexus 4 damals war, als den Leuten die Klappe runtergefallen sind. Das sind auch übrigens viele Hersteller dann auf die Barrikaden gegangen, weil die gesagt haben, okay, wie sollen wir gegen diese Preise uns noch wehren können? Ja, so eingeschlagen hat das Teil, zumindest preislich gesehen. Klar, das hat keinen großen Marktanteil gehabt, aber der Hammer war das schon, dass man eben damals das Beste an Hardware bekommen konnte zu dem unglaublich niedrigen Preis. Ich glaube, 399 € war das damals. Ja, und das war das absolute Flaggschiffgerät. Ja, Wahnsinn. Und so ein Signal bräuchte jetzt hier Google mit diesem Pixel 6, damit das wieder richtig in die Schlagzeilen kommt, gut, das beste Gerät können sie nicht haben, das steht schon mal fest, aber dass die das sagen, Das ist das Gerät mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem kompletten Markt. So dass das Realme und Oppo sagt, oh wow, Mist verdammt, wir haben unser Midrange-Geräte zu teuer gemacht. Ja, das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Denn dann überwiegen natürlich die anderen Vorteile. Ja, ein Chip, der eben unter Kontrolle von Google ist und damit unter Kontrolle von einem Betriebssystemhersteller. Entsprechend erwartet man dann, dass dann auch Anpassungen besser, schneller und exakter vonstatten gehen. Also das heißt, die Performance da auch noch ein bisschen positiv beeinflusst wird. Und die Kamera-Arrays, mit denen ja Google viele Erfahrungen hatte mit der Software eben, das heißt, die mit dieser Triple-Kamera kann man sicherlich dann extrem gute Aufnahmen machen. Ja. Aber wisst ihr, das alles kommt erst dann zum Tragen, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis auch wirklich super gut ist. Ja. Ansonsten sehe ich das nicht, dass diese Vorteile, die man ja noch gar nicht richtig kennt. Google hat auch bei den alten Pixel-Geräten gesagt, ja, die perfekte Abstimmung zwischen Hardware und Software, weil alles von einem Hersteller kommt. Und das war falsch. Das hat nicht gestimmt. Es tut mir furchtbar leid. Es hat nicht gestimmt. In keinster Weise. Ja. Und von daher, das ist erst dann, diese Aussagen kommen erst dann zum Tragen, wenn der Rest stimmt. Also, Google gibt einen Event am 28. Oktober und man geht davon aus, dass dort das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro vorgestellt wird. Man geht davon aus. Aber sicher ist es noch nicht, ja. Es hat Google auch noch nicht bestätigt, dieses Datum für die Vorstellung. Also man muss eben warten und hoffen, was hier abgeht. Dass es gut ist, was Google macht. Währenddessen das Realme GT Neo 2 wird offiziell in China am 22. September in die Geschäfte kommen. Das ist ein Midrange-Gerät. Ich weiß, die Verwirrung ist total groß. Das GT ist besser als das GT Neo. Ja, das GT Neo ist jetzt die alte Version vom Neo 2. Ich finde ganz ehrlich gesagt, dass hier mit diesen Realme-Geräten momentan es aus dem Ruder läuft. Seitdem das Realme GT so ein Erfolg war, haut Realme alles Mögliche raus unter dem Namen GT. Also ich bin kurz davor, den Überblick komplett zu verlieren. Ich habe schon Schwierigkeiten, dem zu folgen, denn das Realme GT ist ja ein absolutes Hammergerät. Dieses GT Neo hingegen, auch das neue, ist eher ein Midrange-Gerät mit einem Snapdragon 870 Prozessor, kommt also bei weitem nicht daran. Das sieht man auch an der weiteren Ausstattung, 8 GB RAM, Adreno 650 GPU. Also das ist schon ziemlich verwirrend. Ja, also diese neue Midrange-Version des GT im Neo 2, das kommt eben jetzt am 22. September in China raus. Ja, bei uns auf unserem Markt keine Ahnung, wann, wie und ob. Ja, der Samsung meldet sich auch mit einem mal ausnahmsweise wieder interessanten Feature. Also normalerweise müsste ja, also die Samsung-Modellpflege ist ja ungefähr so spannend wie die Apple-Modellpflege, nämlich, okay, es ist eine neue Versionsnummer. Oh, sonst noch was? Ah ja, okay, noch irgendein unnötiger Firlefanz, den man nicht braucht, und das war's dann. Sieht auch alles gleich aus und so weiter und so weiter. Aber beim Galaxy Note 22 kommt zumindest ein Feature mal rein, das könnte interessant sein, und zwar eine Wireless-Kamera, die im S-Pen sein sollte. Die Idee ist nicht neu. Aber wenn Samsung diese gut umsetzt, könnte das ein sehr interessantes Ding werden. Ja, warum? Man könnte sich hier zum Beispiel die Kamera sparen unterm Display, hat also auch kein Notch oder ähnliches, ja? Aber man hätte diese ganzen Probleme nicht, die eben auftauchen, wenn man das die Kamera unter das Display macht. Stattdessen so offenbar dieses Patent. Ich sage, das ist ein Patent, es ist noch nicht sicher, ob das tatsächlich umgesetzt wird, aber es wäre eine wirklich gute Idee, meiner Meinung nach, dass man, man sieht hier auf diesem Patentantrag, dass eben auch der diese S-Pen-Kamera, also diese S-Pen ein klein wenig rausgeschoben werden kann, aber noch drin ist, sodass dann die Kamera wie ein wie eine ausfahrbare Kamera quasi am Handy ist. Aber man kann es natürlich auch abnehmen und kann die dann rumhalten, was natürlich auch sehr gut ist, ja, also ne, für ein Selfie, Gruppen-Selfie oder sowas zu machen, ne? Aber auch für ganz andere Geschichten sehr interessant, meiner Meinung nach, zum Beispiel Bilder an Stellen machen, wo man sehr, sehr schlecht rankommt, beispielsweise hinter Schränken und so weiter, ja, könnte man da vielleicht was tricksen, also ganz faszinierende Sachen könnte man da machen. Ja, dann würde den S-Pen nicht fallen lassen hinter den Schrank, sonst ne, gibt es Schwierigkeiten. Ich finde das die Idee super gut. Warum nicht früher? Keine Ahnung. Man hat wohl Angst, dass das von den Leuten nicht so gut angenommen wird. Keine Ahnung wieso. Oder dass eben dieser S-Pen verloren geht. Das wird es wahrscheinlich sein. Ne? Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass der S-Pen dann ziemlich teuer sein wird, wenn da noch eine Kamera integriert ist. Ja. Ganz klar. Auf der anderen Seite, vielleicht fangen dann die Leute auch damit an, mal etwas pfleglicher mit den Produkten umzugehen, ja, und den S-Pen eben nicht zu verlieren, ansonsten Pech gehabt. Ja. Kann ich immer alles wegen dem Unvermögen der Nutzer nicht machen, weil die Nutzer, die dann eben aufpassen, da dann eben viele Innovationen vielleicht nicht bekommen. Schade, aber naja. Ist so. Könnt ihr euch jetzt ein paar Storys aus anderen Bereichen erzählen, ja, ja, so, immer wenn ich zum Beispiel Sachen in Japan sehe, dann denke ich, warum geht es in Japan, warum bei uns nicht? Und dann fällt mir ein, ja klar, weil bei uns zu viele Idioten unterwegs sind, die alles kaputt machen, was schön ist. Ja. Aber egal. Ja. Ist ein anderes Thema, könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber quatschen, wollen wir nicht. Snapdragon 898, ja, das ist ein anderes Teil, das sehr interessant ist, aber auch Qualcomm hat hier offenbar ein paar Probleme. Ja. Es ist nicht mehr so einfach für Snapdragon, die Nummer 1 bei der Leistung zu bleiben, wenn ein neuer Prozessor rauskommt. Klar, der größte Konkurrent war schon immer Apple selbst mit dem Bionic-Chip. Ja. Aber jetzt offenbar auch Samsung. Die haben nämlich jetzt mit dem Exynos 2200 einen Chip, der vor dem Snapdragon 898 landet in Sachen GPU, und das bedeutet, dass hier massive Probleme auftauchen werden für Qualcomm. Ja, also es ist schon ziemlich spannend. Ja. Wenn man sich diese Entwicklung anschaut, ja, ich bin wirklich gespannt, wie das hier wird. Mit der nächsten Generation von Computerchips und natürlich auch Smartphone-Prozessoren und natürlich auch mit der übernächsten Generation. Das wird interessant sein. Man sieht hier, der A14 bzw. die Exynos-Prozessoren bisher hinter den Snapdragon, Entschuldigung, also die Bionic waren immer vor dem Snapdragon, aber die Exynos waren hinter dem Snapdragon. Wenn sich das jetzt ändert, da muss ich sagen, wow, das ist ein Meilenstein. Und ja, MediaTek lauert im Hintergrund noch, wird's eng, aber die nehmen schon die auch den 898er aufs Korn, und Vielleicht dauert es nicht mehr so lange und dann sehen wir eben, dass auch MediaTek Snapdragon im Regen stehen lässt. So, habe ich hier auch noch zwei Nachrichten, habe ich uns gleich Nachricht doppelt, weil ja noch weniger Themen, meine Güte. Xiaomi Pad 5 wird jetzt global released, so sieht es aus. Das freut mich natürlich sehr. immerhin die kleine Version, ja. Die Pro-Version wird es wohl nicht auf unsere Märkte schaffen. Das ist aber auch wieder, und da muss ich wieder ein bisschen ranten, ja, also ein bisschen mal Dampf ablassen. Wir haben uns das selbst zuzuschreiben, weil wir einfach in der Masse hier bei uns zu wenig technikfreundlich sind. Ja, also wir denken, wir kommen mit Geräten aus, die einfach schlecht ausgestattet sind. Und der Fakt ist, wir kommen eben nicht damit aus. Wir denken, dass wir damit auskommen, wir kommen aber nicht damit aus. Und dann führt es zu Situationen, in denen man eben unzufrieden ist mit dem Gerät. Und was sagt man dann natürlich? Na, das und das Gerät ist Mist, das nächste Gerät hole ich mir das und das. Ja, also normalerweise tut man es da auf die ganze Plattform münzen, ja, wer zum Beispiel mal jetzt ein Android-Gerät empfohlen kriegt hat, ne, und sagt dann, ah ja, ich brauch da nicht so viel Leistung, ich mache nicht so viel damit, also spielen tue ich schon mal gar nicht damit, ja, so, dann kauft man sich so einen Billig-Dreck, ja, also billig in der Leistung her, ja, das ist bei mir immer die Unterscheidung, ja, das heißt so ein Low-Tech-Ding. Ja, das ist vielleicht ein besserer Ausdruck dafür, nutzt es und sieht, es ruckelt an allen Ecken und Enden, ja, alle Funktionen dauern ewig, Apps hin und her switchen dauert ewig, ja, und dann stellt man fest, man will vielleicht doch nochmal so ein billiges Game probieren und selbst das dauert dann ewig, bis es geladen ist. Leute, dann kommt man eben dazu, so richtig, sich in die Nesseln zu setzen und dann sagen, ah, das nächste hole ich mein Apple. So, fertig. Ein iPhone, mit dem wird das nicht passieren. Ja klar, weil Apple da schon drauf achtet, dass eben die entsprechende Leistung auch vorhanden ist. Ja, das sieht man ja, die Bionic-Chips sind immer einer von den schnellsten überhaupt auf dem Markt. Ja, so. Nur da hat man eben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe mir irgendein Ding, wo in 5 Jahren, vor 5 Jahren mal aktuell war, habe ich jetzt langsam. Ja, und so, geht nicht. So, also. Und da kommen dann eben die Firmen hier hin und sagen, okay, bringt es was, wenn wir jetzt das Gerät veröffentlichen? Oder nicht in Europa? Ja, die gucken sich dann so an und sagen, nö, also die machen ja noch mit 4 GB Smartphones rum. Pff, was wollen die mit einem 8 GB Tablet haben? Vergiss mal, ja. Second Class, Tech-User. Das ist schon traurig, wirklich. Und ich muss sagen, das macht mich schon ein bisschen sauer auch, ja. Also, wow. Es ist wirklich traurig festzustellen, dass man in einem Markt wohnt, der schon von anderen Märkten als Second Class abgetan wird. Ja. Aber wie gesagt, das hat man sich selbst zuzuschreiben. Ja. Bei uns heult man über 5G, ja, was absolut lächerlich ist. Und in Huawei fängt jetzt an, 6G zu planen. Ja. So sieht das aus. Aber auf jeden Fall das Xiaomi Pad 5 kommt jetzt zumindest in der kleinen Version mit bis zu 6 GB RAM, 256 GB Storage für 399 auf dem Markt. Es gibt noch eine kleinere Version mit 128 GB Storage für 349. Wer sich übrigens beeilt, kriegt das Ding sogar für 299. Ist ein 11 Zoll Tablet, mit 2560 mal 1600 Bildpunkte Auflösung, 120 Hertz IPS mit HDR10 Support, ein Snapdragon 860 Chipsatz drin mit 8720 mAh Akku. Und das heißt, für ein Tablet in unserem Breiten ist es eigentlich absolut okay. Da gibt es nichts zu deuteln dran. Schade ist halt, wie gesagt, dass es die Pro-Version mit Snapdragon 870 und 8 GB RAM bei uns eben dann offenbar nicht geben wird. Vielleicht gibt es sie irgendwann nochmal, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran. Ja, trotzdem dürfte das Tablet bei uns Anklang finden. Auch wenn Samsung hier die den nächsten Tablet oder die nächste Tablet-Referenz ins Rennen geschickt hat, ja, oder schicken wird. Es ist durchgesickert, das Tab S8 Ultra wird ein 14,6 Zoll OLED-Display haben mit 3K Auflösung. Also ja, 14,6 Zoll, das hört sich schon nach was an. Ja. Und die weiteren Daten sind dann 8 GB RAM mit 128 GB Storage. Es gibt auch eine Version mit 12 GB RAM, 512 GB Storage. Mal sehen, ob die in Europa auf den Markt kommt. 12.000 mAh Akku im Gerät, Wahnsinn. Ja. Und 8 Megapixel Kamera plus eine 5 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, Dualkamera für ein Tablet auch. Sehr ungewöhnlich. Und gut, die Preise, und das kann man sich natürlich vorstellen, sind sehr, sehr hoch. Ist ja auch ein Samsung-Gerät. Ne? Also, ich weiß zwar nicht, ob das als Konkurrenz gesehen werden kann zum Xiaomi Pad. Ich glaube, die sind preislich so weit auseinander, dass die sich nicht mehr groß in die Gehege kommen. Ja. Aber insgesamt schön, dass es sich im Tablet-Markt jetzt auch wieder was tut. Auch von Samsungs Seite her, wobei ich natürlich bei Samsung Tablets kein Fan mehr bin. Ich habe mal eins gehabt. Und das ist mir einfach alles zu Samsung-like. Ja. Gut, was haben wir denn noch? Wartet mal, ich könnte hier vielleicht mal gucken. Ja, ich rechne doch einfach mal um die Preise für die Wi-Fi. Für die Wi-Fi-Version. Moment mal. Ja, und das habe ich mir eben schon gedacht. Das kostet dann 1056 Euro, die direkte Umrechnung. Die Wi-Fi-Version von dem großen Gerät. Ja. Das mit dem 14,6 Zoll, das ich eben hier vorgelesen habe. Damit ist natürlich, wie gesagt, ganz weit weg von den möglichen Nutzern des Xiaomi Pad, die da natürlich in der Relation gesehen vom Preis her ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen, viel besser. Aber das ist man ja gewohnt trotzdem. Es bleibt abzuwarten. Also wenn Samsung diese High-End-Version bei uns auch auf den Markt bringt, dann sei es so, denn viele Alternativen gibt es dann eben im Tablet-Bereich in dieser Leistungsklasse dann eben auch nicht. Und ja, dann ist der Preis vielleicht oder ist der Preis angemessener als die teuren Preise von den Samsung-Smartphones, für die es durchaus Alternativen gibt zur Hälfte des Preises. Gut. Interessant, Microsoft hat jetzt einen Kontozugang, also eine Anmeldung beim Microsoft-Konto komplett ohne Passwort realisiert. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, als das bei Google angefangen hat mit diesem Key, diesem NFC-Key und was es da alles gibt, USB-Sticks, ja. Da war das nur die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die da quasi abgefragt wurde. Man musste nach wie vor ein Kennwort eingeben. Vollkommener Blödsinn. Dann brauche ich das Ding nicht so. Ja. Das hier ist etwas, was mich sehr interessiert. Also quasi eine Anmeldung vom Microsoft-Konto komplett ohne Passwort, nur mit dem mit der Handy-App oder Fingerabdrucksensor am Notebook. Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Ich finde, so sollte man tatsächlich generell das als Standard machen, ja, dass man sich eben mit einem Hardware-Dongle nicht nur für die Zwei-Faktor-Authentifizierung, sondern auch komplett anmelden kann. Und ganz im Gegenteil, die Zwei-Faktor-Authentifizierung dann vielleicht nochmal auf einem anderen Weg schickt, ja, möglicherweise so wie bisher eine SMS oder eine Benachrichtigung an das Smartphone, was dann nochmal freigegeben werden muss, so dass wenn zum Beispiel der Hardware-Token zwar vorhanden ist, aber dann eben nochmal das Smartphone zum Freischalten des Einlogs vorgehen, also quasi umdrehen. Das Passwort ist jetzt auf dem Hardware-Key die Zwei-Faktor-Authentifizierung kommt dann über die App. Das wäre eigentlich das Ideale, aber immerhin so auch nicht schlecht. Klar, warum sollte man das machen? Ja, Hardware-Identifizierung, ich weiß nicht, könnten auch mal ein paar Kilobyte großes Kennwort sein oder ja, machen wir ganz verrückte Sachen. Warum denn nicht? Ein Megabyte großes Passwort. Ja, könnte man alles machen. Wäre kein Problem. Das wären nur Sekundenbruchteile, die Übertragung dauern würde. Ja? Und schon hätte man dann das ultimative, extrem sichere Passwort, das eben auf so einem Stick gespeichert ist. Ich finde die ganze Vorgehensweise, ehrlich gesagt, ziemlich komisch mit diesem mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung. Man könnte hier auch, man hätte am Anfang, jetzt ist es natürlich so nicht mehr möglich, man hätte am Anfang normale USB-Sticks nutzen können, ja, die verschlüsselt sind beispielsweise. Und darauf hätte man eben an ellenlanges Passwort speichern können, nur die Eingabemöglichkeit, also die Übertragungsmöglichkeit, die hätte müssen standardisiert werden, die hätte es dann eben müssen geben und da wäre dann auch eine Sicherheitsüberprüfung etc. Gemacht worden. Also klar ist natürlich klar, wer den Schlüssel hat, wer diesen Hardware-Token dann findet, der kann sich einloggen. Ja? Ist halt nun mal so, wer den Haustürschlüssel hat, der kommt rein. Ja, ganz einfach. Oder wenn der Wohnungsschlüssel, der kommt rein in die Wohnung. Ja, ist halt so. Und wer das verhindern will, der muss das Schloss schleunigst austauschen. Und genau so muss man dann eben hier auch verfahren. Und das sind sicherlich einige Hürden, die man überwinden muss. Man müsste sich zum Beispiel einen Zweitschlüssel anlegen, ja, wenn man den einen verliert, dass man noch einen hat, schon kommt man nicht mal an seine Systeme ran, aber so ist das halt nun mal, ja. So ist es. Und dann eben mit diesem Zweitschlüssel einen neuen Schlüssel quasi erstellen, einen neuen Hardware-Schlüssel oder eben dann entsprechend die Entschlüsseldatei, ja, und dann eben diesen Hardware-Schlüssel umprogrammieren, wiederum mit dem neuen Kennwort. Und dann eben einen neuen Schlüssel hinzufügen, der ebenfalls wieder neu programmiert wird. So wäre das eine gute Sache. Stattdessen macht man Dinger, die eigentlich alles für den Anwender noch umständlicher machen. Jetzt habe ich einen Hardware-Dongle, den muss ich mitschleppen, muss ich dabei haben, beziehungsweise muss ich eben an mir haben. Wenn der immer am Computer steckt, nutzt er mir ja auch nichts. Ja, also ist klar. Also muss ich den abziehen und muss den mitnehmen. Aber einloggen ohne Kennwort kann ich mich auch nicht. Das heißt, dann muss ich doch wieder ein ellenlanges Kennwort eingeben. Und meine Prämisse ist, wenn man sich das Kennwort merken kann, ist es nicht sicher genug. Ganz einfach. Ja. Und deswegen habe ich natürlich Passwörter, die ich mir nicht merken kann, also unmöglich zu merken. Ja? Und deswegen muss ich dann eben auch noch einen Passwortmanager öffnen, ja? Dort dann das Passwort entsprechend übertragen lassen in die App, ja? Und dann eben zusätzlich noch den Hardware-Dongle nutzen. Und das seht ihr schon, den Leuten ist das schon mit dem Passwort zu viel. Ja, im Passwortmanager sowieso. Dann nehmen sie komische Passwörter. Aber dann auch noch mit dem Dongle herumzufummeln, das ist für manche Leute, also ich weiß nicht, ich kenne so viele Leute, wenn ich das denen sagen würde, also vielleicht nicht unbedingt sehr technikaffin, aber halt normale Nutzer. Ja, normale Nutzer. Und wenn ich denen sagen würde, okay, hier, guck mal, das ist total gut für deine Sicherheit, ja, weil wenn jemand in dein Google-Konto kommt, dann bist du geliefert. Du bist echt geliefert, Ende. Ja. Und da kann man so jemand richtig Angst machen, das stimmt auch. Ja. Okay, aber deswegen, na, haben wir ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, so. Und damit das auch noch super sicher ist und du nicht zufällig reingelegt werden kannst, ja, musst du das Teil an dein Smartphone hinten dran halten oder in deinen Computer stecken, ja, dann hört sofort auf. Ich sag, was? Nee, das ist mir zu viel Stress, vergiss es. Ja, es tut mir furchtbar leid, das ist so. Die Leute haben eben eine Grenze von dem, was sie bereit sind zu tun, selbst wenn es noch so wichtig ist. Ja, wusstet ihr eigentlich, ich weiß nicht, wusstet ihr eigentlich, dass ihr als Autofahrer verpflichtet seid, vor der Fahrt immer alles zu kontrollieren, Reifendruck, Lichter, Sichtprüfung machen, ob irgendwas am Auto weghängt oder ähnliches, ja, ob die Räder fest sind und so weiter. Müsst ihr alles prüfen, das seid ihr verpflichtet dazu. Jetzt sagt er, ach, der Rio wieder, ne? Also hier, ne, was der wieder päpstlicher als der Papst. Ja, klar, ich mach's auch nicht. Ich mach's auch nicht vor jeder Fahrt. Das ist Wahnsinn. Ich kenne eigentlich niemanden, der das macht vor jeder Fahrt. Außer man ist bei der Bundeswehr. Dann lernst du das, ja, dass erst, ne, hier den LKW komplett überprüft, abschmieren und dann erst, ne, abgeht. So ist es, ne? Tja. Aber das macht natürlich niemand im normalen Leben. So. Aber das ist genau dasselbe Problem. Wenn dann was ist, ja, dann ist das Gejammer groß. Gut, beim Auto, jetzt mit den Lichtern, da ist es nicht ganz so schlimm. Ja, da heißt es dann, okay, ne, 20 oder sind es, glaube ich, mittlerweile 40 €, wenn man ohne Licht gefahren ist, ne, ärgerlich, aber okay, ne, ist ja nichts passiert. Also, es ist ja nicht wie beim, wenn der Google-Account weg ist, dann ist gleich das ganze Leben hin ist, ne, sondern ist nur, waren halt nur 40 €. Aber bei anderen Sachen könnte auch mal was Schlimmeres passieren. Also die Gefahr ist vorhanden, aber man ignoriert sie eben konsequent. Und genauso ist es eben hier bei diesen ganzen Passwortgeschichten auch. Und deswegen sind viele Leute eben unbelehrbar und nehmen Passwörter, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, weil es eben ihnen einfach zu viel Stress ist. Irgendwas, eine Liste zu führen, wo welches Passwort ist oder ähnliches. Ne? Ja, und dann kommt es auch so sagen, dass wenn ein Passwort für alles, klar, wird ein Passwort gehackt und dann kommt man überall rein, auch das ist es, ach, ich könnte Krise kriegen, ehrlich, wenn ich wieder mal nachdenke, wie unbedarft die Leute mit ihren Sachen umgehen. Es war vielleicht mal am Anfang so, ne, wo man das Passwort für die Mailbox, ne, also Mailbox damals, das Bulletin Board System, ne, der Vorgänger vom Internet sozusagen, ne, DFÜ. Ja, gut, ne, dann hat man eben, ach, sein Account, ne, ach, Mist, verdammt. Okay, gut, es war überschaubar. Aber wenn man überlegt, was heute alles dranhängt an seinen Zugängen, Bankgeschäfte, Google-Account, ja, das ist ja ein vielschichtiges Ding, ja, die Mails, die man bekommt, private Sachen, geschäftliche Sachen, ach, das ist ein Unding, ja, und ist, naja, egal, wie auch immer, da müsste man eingreifen, nämlich sicher machen, aber so sicher machen, dass die Leute das auch akzeptieren. Es bringt nichts, wenn man tausendmal dasselbe sagt, wie ich jetzt gerade nochmal, ne? Den Leuten da Angst macht, aber die hört, es hört auf, wo der Aufwand zu groß wird, um etwas abzusichern, ja, ist leider ein Problem, aber das wird sich so anders nicht ändern können und deswegen ein Hardware-Schlüssel oder ein Gerät, mit dem man eben sein Konto komplett entsperrt, fertig und dann wird das genutzt und dann könnte das auch sicherer sein. Apropos sicher, das Matrix-Protokoll von diesem Messenger, ja. Es ist, gilt ja als ziemlich sicher, ist auch recht sicher, aber es hat ein Problem. Es ist unglaublich kompliziert. Ja, ich weiß, es gibt natürlich Matrix-Verfechter, die sagen, es ist überhaupt nicht kompliziert, es ist ein offenes System, ja, dezentralisiert, so wie das eben sein muss und das ist überhaupt nicht kompliziert. Es ist doch kompliziert. Es ist zu kompliziert. Niemand blickt da mehr durch, außer man hat Bock, sich prinzipiell mit dem Messenger direkt auseinanderzusetzen und daran dürft ihr raten, das wollen die Leute nicht. Genau, selbst ich habe da meine Grenzen. Ich will zwar einen sicherer Messenger haben, ich achte da drauf, deswegen nehme ich auch, habe ich auch zwei Messenger Signal, aber Line ist mir sicher genug eigentlich. Aber das Problem ist, ich hab hier einen Matrix-Account. Leute, also das ist der absolute digitale Rinderwahnsinn. Ich möchte da jetzt gar nicht mit anfangen, mit Account übernehmen, wenn der Server dann irgendwann mal abgeschaltet wird von jemand, wo man irgendwo einen Server gemacht hat. Ja, man kann sich bei irgendjemandem einen Server machen und wenn der seinen privaten Server wegschaltet, ne, und so weiter abschaltet, ne, habt dann wieder das Problem. Aber ja, das geht alles wunderbar. Die Authentifizierung von den Geräten ist so undurchsichtig, aber es funktioniert. Und genau da ist jetzt eine Sicherheitslücke aufgetaucht. Das Matrix-Protokoll hat per Design quasi sozusagen eine Tür geöffnet, mit denen man sich Zugang zu den Messages, also zu den Nachrichten beschaffen kann. Und warum ist das jetzt hier im Uncast drin? Weil auch natürlich die Android-Versionen von Chat-Programmen für Matrix betroffen sind. Beispielsweise Cine Element, also einer der wichtigsten Element, ja, Fluffy Chat, Neko und Chili Chat. Ja, Chili Chat ist ziemlich schwierig auszusprechen. Und das ist jetzt eben eine Schwierigkeit, aber nicht nur die Clients müssen da reagieren, sondern eben auch ich finde auch die Serverbetreiber. Die Schwierigkeiten könnt ihr euch vorstellen. Jedenfalls ist es passiert bei der Identifizierung von Geräten über das Matrix-Netzwerk. Und so kann eben auch können auch Dritte dann eben Zugang zu den Nachrichten erhalten. Ja. Tja. Es ist eine komplizierte Geschichte. Und ich verlinke den Eintrag mal oder den Artikel mal. Da werdet ihr sehen. Also für mich ist das einfach eine Sache. Ich will nicht so viel Zeit für einen Messenger verwenden, um des Messenger willen. Ja. Und das ist genau das, was man machen muss bei Matrix. Natürlich, wenn er dann erstmal läuft, ist alles wunderbar. Ja. Wenn es die ersten Systeme gibt, die auf Matrix basieren, die komplett hassle-free sozusagen einzurichten sind, da hat man genau das Problem wie bei allen anderen Messenger auch. Man benutzt das System, weiß aber nichts, wie das funktioniert und dann kann man auch noch nicht mal richtig reagieren, wenn mal was passiert. ein leidiges Thema, das mir ehrlich gesagt gewaltig auf den Senkel geht, weil immer wieder gedacht wird, man hätte das ultimative System. Nein. Auch Matrix ist nicht das ultimative System. Matrix ist eben zu kompliziert für den Laien. Ja, dann kann es tausendmal passieren, dass jemand eine Oma hat, ja, die eben Matrix nutzt, weil es eben, der Enkel eingerichtet hat. Und dann wird es eben benutzt, aber toll. Das heißt noch nicht, dass das System nicht kompliziert ist. Das heißt nur, dass man jemand hat, der das durchblickt und der das System einem einrichtet und fertig. Ja. Das spricht nicht gerade für Sicherheit, wenn man nicht weiß, was man tut. Der Datenschutzbeauftragte hat da noch etwas losgelassen, was ich meiner Meinung nach, was schon längst überfällig ist, was schon immer gedacht habe, Mensch, Leute, das kann doch nicht sein. Wieso ist Faxen rechtskräftig? Das ist so unsicher, also ich wüsste gar nicht, wie etwas noch unsicherer sein könnte. Man überträgt unverschlüsselt Daten, erstmal das. Zweitens geht man am anderen Ende davon aus, dass zum Beispiel unterschriebene Dokumente tatsächlich von der Person unterschrieben sind. Dabei kann man sowas sogar fälschen. Ja? Also, wisst ihr, das Gegenüber sieht ja das Original nicht. Das heißt, man könnte eine Unterschrift ausschneiden, aufpappen, übermitteln und dann sieht dann, alles klar, wunderbar. Ne? Ja, so verrückt ist das. Und dann gibt es natürlich auch noch die Faxe, die man ja gar nicht vom Faxgerät verschickt, sondern vom Computer. Dann werden auch Unterschriften, das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang bei Firmen und so weiter, dass die, dass eine digitale Datei, also ein Bild, eine Bilddatei mit der Unterschrift reinkopiert wird auf das Formular, ja, und dann wird es verschickt. Ja, so damit ja das Dokument ausgedruckt werden muss, unterschrieben werden muss, wieder eingescannt werden muss und dann verschickt, ja, nimmt man einfach hier die digitale Unterschrift, also die Bilddatei, zieht sie drauf und fügt es sozusagen ein und es wird übermittelt und niemand kann das nachkontrollieren. Man kann das nicht nachkontrollieren, fertig. So. Das ist die Realität. Von daher hat es bei mir genau dieselbe Rechtssicherheit wie eine E-Mail. Ganz im Gegenteil, eine E-Mail ist sogar sicherer, nämlich dann, wenn sie verschlüsselt ist, mit einem Schlüssel eben die Gegenstelle anbietet, dann sind die Daten verschlüsselt und können auch verifiziert werden mit der digitalen Unterschrift, die seit Jahrzehnten in GPG vorhanden ist. Ja. Und damit ist man sicher, dieses Dokument ist von der Person signiert worden. So. Ganz im Gegensatz zum Fax. Und das ist äußerst übel. Und jetzt hat der Datenschutzbeauftragte dieses auch festgelegt und aber auch gleichzeitig gesagt, dass auch das gängige Faxen auch nicht mit der DSGVO vereinbar ist. Ja, also von den Schutzmaßnahmen ist es nicht ausreichend, es ist kein sicheres Kommunikationsmittel. Ja, und als Alternative empfiehlt er auch, der Herr Rossnagel ist es, eben tatsächlich inhaltsverschlüsselte E-Mails mit PGP oder S-MIME, ja, oder auch die E-Mail oder Portallösungen, bei denen eben die Kommunikation verschlüsselt wird. Aber Faxgeräte sind dafür nicht geeignet, weil sie weder verschlüsselt sind, noch irgendwie kontrolliert werden können, ob das ein Originaldokument ist oder nicht, ob das rechtens ist oder nicht. Und von daher wird es wirklich Zeit, dass hier jetzt, und das fordert auch der hessische Datenschutzbeauftragte, dass Behörden, Gerichte, Rechtsanwälte, Gesundheitswesen, also jetzt hier Abschied nehmen von dem Fax und dass das nicht mehr akzeptiert wird. Ja, so ist es. Also ich muss auch sagen, wer heute auf sein Fax angewiesen ist, das tut mir wirklich in der Seele weh. Und das zeigt auch wieder, wie der technologische Stand in der Realität, also im realen Umgang bei uns auch wirklich ist, wenn man bei uns noch Faxgeräte nutzt für Aufgaben zu machen, die sicherer, schneller, effektiver mit anderen Geräten zu machen sind. Ja? Da sieht man das aus mehreren Bereichen, der technische Fortschritt aufgehalten wird. Von den Menschen selbst, die immer noch dieses nutzen, von der Politik, die immer noch an solchen alten Dingen als rechtssicher festhalten, ja, und von der Wirtschaft, die das auch noch akzeptiert. Also, unglaublich, meiner Meinung nach. So, dann sind wir mit den Themen durch. Ich komme deswegen jetzt zur App der Woche und da war etwas, das hat mich irritiert. Ich wollte mal diese App als App der Woche machen, habe aber festgestellt, die läuft ja gar nicht bei uns. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, ich hole das jetzt nach. Ja, und dann habe ich gesehen, oh Mensch, das habe ich ja schon mal nachgeholt. Da seht ihr, wie kompliziert das mittlerweile geworden ist mit der App der Woche. Ja. Und was man alles vorgeschlagen bekommt, ja, Sachen, die man schon mal installiert hatte und so weiter. Aber naja, egal. Gut, letztendlich habe ich dann was anderes gefunden, mehr oder minder durch Zufall sogar. Und das fand ich sehr interessant. Ich bin ja Final Fantasy Fan, zumindest mal bis zur Final Fantasy 10.2. Ja, und danach, naja, okay, geht so, ne? Und da ist dann tatsächlich ein Remaster-Game aufgetaucht von Square Enix. Und zwar ist es die Vollversion von Final Fantasy IV. Remaster deswegen, also ist komplett neu aufgelegt, neu programmiert. Und hat entsprechend aber trotzdem noch diese Retro-Grafik, wenn eben auch ein bisschen verbessert. Ja. Also man kann durchaus sagen, diese 2D-Pixel-Grafik ist erhalten geblieben, aber ist so adaptiert worden, dass es eben auch vernünftig aussieht auf dem Smartphone. Also wer hier jetzt ein grafisches Feuerwerk sucht, ist da definitiv falsch. Das hat eher den Flair, wie gesagt, des echten Final Fantasy IV. Vielleicht auch eine Besonderheit bei dem Spiel. Das ist ein echtes Spiel, das ihr kaufen könnt. Ist ja schon fast eine Seltenheit geworden, ich weiß. Das Teil kostet sage und schreibe 17,99 Euro. Dann habt ihr aber auch die Vollversion mit allem drum und dran. Da gibt es keine Werbung, da gibt es keine Extras, die ihr kaufen könnt dazu, um noch mehr Kohle auszugeben. Dann müsst ihr nichts würfeln oder Lootboxes, also natürlich in-game, klar, aber keine Lootboxes kaufen. Natürlich im Spiel ist es nach wie vor in das Rollenspiel, wo ihr natürlich rumlauft und grindet, das heißt Sachen, Gegenstände und so weiter erbeutet. Logisch, das macht ja dann ganzen Reiz dann aus hier bei diesem Spielchen, bei dem RPG. Und so ist es auch ein klassisches RPG, auch was eben dieses Vertriebsmodell bringt. Es mag für den einen oder anderen erstmal abschreckend sein, 18 Euro fast hinzudrücken, für ein Spiel am Smartphone, aber wie gesagt, das ist dann auch tatsächlich die Vollversion, ohne dass ihr dann früher oder später immer mehr Geld reinhauen müsst. Ja, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen sonst über das Final Fantasy IV. Ich könnte euch jetzt die Geschichte erzählen, was es da geht, aber ehrlich gesagt, Final Fantasy IV ist Final Fantasy IV. Ja, das ist Kult. Und wenn ihr den Kult noch nicht erlebt habt, aber auch wenn ihr es schon auf der einen oder anderen Konsole-Plattform gezockt habt und das nochmal auf dem Smartphone unterwegs zocken wollt, es macht riesen Spaß. Es ist auch vom Sound her sehr gut umgesetzt worden. Und damit ein kurzweiliges Game. Übrigens, das Originalspiel kommt von 1991, ja, und hier, wie gesagt, komplett remastered Final Fantasy 4 im Play Store für 17 Euro und ein paar zerquetschte. Eieiei. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Die Links und Informationen und natürlich auch den Link zur App der Woche findet ihr wie immer in den Shownotes. Irgendwo in eurem Podcast-Player müsstet ihr die finden, irgendwo draufklicken, rausklappen oder sonst irgendwas. Und irgendwo findet ihr dann den Begleittext dazu und dort sind die Links drin, einige Themen, Spezifikationen von den Geräten und eben wie gesagt die App der Woche. Ein paar wichtige Links dabei. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!